Der Gott der Juden ist das Geld. Liselotte sitzt mit ihrer Mutter am Fenster. Draußen ist es schon dunkel, die Abenddämmerung bricht herein. Die Mutter hat das Strickzeug weggelegt, beide sprechen kein Wort. Nachdenklich blickt Liselotte zum Fenster hinaus. »Woran denkst du?«, fragt die Mutter. »Ich habe eben an Vater gedacht«, antwortet das Mädchen. »Warum gerade an Vater?«, fragt erstaunt die Mutter. Liselotte streicht das blonde Haar aus der Stirn und dann spricht sie. »Mutter, ich denke oft daran, wie sich der Vater für uns Tag für Tag plagen muss. In aller Frühe schon geht er in die Fabrik, erst am Abend kommt er wieder nach Hause. Und so geht das Jahr um Jahr. Es ist doch so schwer, Geld zu verdienen.« Die Mutter seufzt. »Ja, mein Kind, da hast du recht. Aber heute ist das doch anders geworden. Früher, als Vater arbeitslos war, da war es schlimm. 3 Jahre lang hatte der Vater nichts zu tun. 3 Jahre lang verdiente er nichts. 3 Jahre lang bekamen wir nur eine kleine Unterstützung. Der Vater war am Verzweifeln. Er wollte doch so gerne arbeiten, aber es gab keine Arbeit für ihn. Wir mussten hungern, nur damit wir für dich, Liselotte, Milch kaufen konnten. Und Millionen anderer Männer waren ebenfalls arbeitslos. In den Arbeiterfamilien herrschte eine Not, die nicht zu beschreiben ist. Ja, Kind, das waren grauenhafte Zeiten, und ich werde diese Zeiten in meinem ganzen Leben nicht vergessen. Heute aber hat uns Adolf Hitler wieder Arbeit und Brot gegeben. Heute ist es wieder eine Freude, arbeiten zu können. Arbeiten zu können für unser Volk, für unser Vaterland. Liselotte lacht. Du Mutter, weißt du, was ich mir schon oft gewünscht habe? Ich möchte reich sein, sehr reich. Und mit meinem Gelde, da möchte ich die Menschen glücklich machen. Da möchte ich den Armen helfen. Freundlich klopft die Mutter ihrem Kinde auf die Schulter. Das ist schön von dir, Liselotte, aber glaube mir, Kind, das Geld allein macht dich glücklich. Ich kenne viele Leute, die trotz ihres Reichtums die ärmsten Menschen sind. Sie sind krank, krank von dem Wohlleben, krank von dem guten und vielen Essen und Trinken, krank von dem Faulsein. Sie können nicht mehr lachen, weil sie Angst haben. Angst davor, dass einer käme und ihnen den ganzen Reichtum wieder nähme. Angst davor, dass sie plötzlich wieder ganz arm sein müssten. Ja, mein Kind, ich beneide keinen Menschen um sein Geld. Und ich weiß auch, dass wir glücklicher sind als so viele Millionäre. Liselotte nickt und dann sagt sie, »Sag mal, Mutter, wie kommt das eigentlich, dass gerade die Juden so reich geworden sind?« Unser Lehrer hat uns in der Schule erzählt, dass es heute in der Welt Tausende von Juden gibt, die Millionäre sind. Und dabei arbeiten doch die Juden nichts. Arbeiten müssen nur wir Nicht-Juden. Der Jude handelt bloß. Aber vom Handel mit Lumpen, Papier, Knochen, alten Kleidungsstücken und Möbeln, da kann man doch nicht Millionär werden. »Oh, warum nicht?«, sagt die Mutter. »Gerade mit solchen Dingen haben die Juden schon oft große Vermögen erworben. Sie haben den notleidenden Nichtjuden um wenige Pfennige ihr ganzes Hab und Gut abgegaunert und dann haben sie die Sachen mit einem riesigen Gewinn wieder weiterverkauft. Es ist den Juden ganz gleichgültig, wenn die betrogenen Nichtjuden verhungern. Die Juden kennen kein Mitleid. Sie streben nur nach einem, nach Geld. Wie sie nun dieses Geld verdienen, das ist ihnen einerlei.« Aufmerksam hat Liselotte zugehört und wieder fragt sie, »Mutter, wie kommt denn das, dass die Juden so niederträchtig, so rücksichtslos und so unsagbar gemein sein können?« Die Mutter antwortet, »Kind, du musst dir eines merken. Der Jude ist nicht ein Mensch wie wir. Der Jude ist ein Teufel. Und ein Teufel kennt keine Ehrlichkeit. Ein Teufel kennt nur die Gemeinheit, kennt nur das Verbrechen.« »Liselotte, du hast schon oft in der Bibel gelesen. Und in der Bibel steht ein Spruch, den der Judengott einst zu den Juden gesagt hat. Er lautet, ihr sollt die Völker der Erde fressen. Weißt du, was das heißt? Das heißt, ihr Juden sollt alle Völker der Erde vernichten. Ihr sollt sie ausbeuten und aussaugen, bis sie endlich absterben. Das soll dieser Spruch bedeuten.« Liselotte ist ganz ernst geworden. Sie kann das alles noch gar nicht fassen. Und wieder spricht die Mutter, Ja, mein Kind, so ist der Jude. Der Gott der Juden ist das Geld. Und um Geld zu ergaunern, begeht er die größten Verbrechen. Er ruht nicht eher, bis er auf einem großen Geldsack sitzen kann. Er ruht nicht eher, bis er zum König des Geldes geworden ist. Und mit diesem Gelde will er uns zu Sklaven machen, will er uns vernichten. Mit diesem Gelde will er die Herrschaft über die ganze Welt gewinnen. Und das alles sagt ein Spruch mit wenigen Worten. Des Juden Sinn auf dieser Welt strebt nur nach einem: Geld, Geld, Geld. Durch Lug und Trug und andere Sachen sich unermesslich reich zu machen, was kümmert ihn die Schmach, der Spott? Das Geld, das ist und bleibt sein Gott. Mit Geld hofft er uns zu bezwingen, die Weltherrschaft sich zu erringen.